Ja, ist der Hammer. Wer bitte klaut Hundekotbeutel? Das muss man sich mal reintun. Also, ich verstehe es nicht. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 106. Kürzlich bei den tapferen Tackerhackern. Sam ist verschwunden. Der Versuch, sie zu finden, führte die Protagonisten der Cliffhanger-Episode zu Brokkoli und Sams Hut auf Tschaikowski. Jetzt haben die Piraten Sommerpause. Doch während Herr Lanu mutmaßlich Wollknäule zählt und die halbe Podcast-Welt sich über Sams Verbleib die Hirne martert, spuckt ein Spinnrad im Keller des Konservenradio Dosenhausen recht unerwartet feinstes Seemannsgarn aus. Doch hört selbst. Andreas, unerwartet, der zusammen mit Stefan schlagfertig anderweitig auf die Suche geschickt wurde, hatte plötzlich so ein Bauchgefühl. Naja, eigentlich hatte Stefan ein Bauchgefühl namens Hunger, denn die Flaute, in der sie sich zuletzt befanden, dauerte unerwartet lang, weshalb sein Magen knurrte. Glücklicherweise kannte sich Andreas nicht nur mit knurrenden Mägen aus, sondern auch mit Tavernen. Als sie nach der Flaute an Land eine solche aufsuchten, hörte er auf der Latrine zufällig, wie eine Freya sich im Nebenraum überaus despektierlich über Sam äußerte und sich köstlich darüber amüsierte, dass Sam wohl verschwunden sei. Besonders belustigend schien ihr, dass die Tackerhacker, die sie verzweifelt suchten, zwar keine Sam, sondern stattdessen nur Brokkoli fanden. Als Andreas das hörte, fiel es ihm wie Bratfischgewürz von der Makrele. Sören hatte ihm nämlich mal erzählt, dass Björn Bolls letzte Worte eine Drohung gewesen seien. So sagte er im letzten Gefecht seinerzeit zu Sam: »Ich hoffe, mein Geist wird dich rächen.« Was eigentlich Blödsinn war, denn warum sollte der Geist des Antagonisten den Protagonisten rächen? Würde er sich am Protagonisten oder den Antagonisten rächen wollen, okay, aber so? Und genau wegen dieses Unsinns hatte sich förmlich in Andreas' Gehirn eingebrannt. Björn Bolls Gewürzimperium war gefallen. Seine Mannschaft nach Björn Bolls Tod und ihrer Kapitulation in alle Winde zerstreut. Kein Wunder, denn kein echter Pirat hätte einen imperialen Gewürzler in seiner Crew haben wollen. Aber was, wenn Björns Geist wirklich noch herumirrte und auf Rache sönne? Oder nicht nur irrte, sondern ganz zielgerichtet auf der Jagd nach Sam wäre? Vielleicht nach einem Tanz am See mit der Hexe auf Tschaikowski? Die verdammte Hexe. Man hätte wohl Sams Hut gefunden. Und dort oder im Boot, mit dem Sam übersetzte, sollen wohl Fiolen herumgelegen haben. Apropos Fiolen. Andreas erinnerte sich noch gut an Sams ersten Auftrag, als er sich als Crewmitglied bewarb und unzählige Fiolen mit dem Schuldblut ahnungsloser Opfer fand. Ob Björn seinerzeit mit der Hexe einen Handel einging, um sein Imperium zu schaffen? Hatte sie wohl möglich Blut von ihm oder Einzelnen seiner damaligen Crew? Und was ist damals eigentlich mit Björns Leiche passiert? Brokkoli fängt mit B an, wie Björn und Bolt. Ganz abgesehen davon, dass das iterierte Produkt der Buchstaben in beiden Fällen 9 ist. Die 3 quasi ein großes B ohne Vertikalstrich und die 9 ein kleines umgedrehtes B. Da muss einfach mehr dahinter stecken. Als Andreas Stefan seine Theorie mitteilte, war dieser nicht sehr begeistert. Er hielt das Ganze für Quatsch oder wie er sagte, für eine Scheißhausidee. Aus diesem Grunde beschloss Andreas, allein weiter zu forschen, sobald ihre Mission erledigt und sie wieder auf dem Schiff waren. Dort begab er sich in die Kapitänskajüte und las in einigen Büchern wie dem Kannibalenkochbuch, Sams Tagebuch und einem Band voller kurioser Geschichten über angebliche Meeresungeheuer, Inseln, Rituale, Konvergenzpunkte und fast schon absurde Begebenheiten. Aber so unwahrscheinlich sich manches las, wer weiß, wofür man's irgendwann brauchen kann. Denn haben ist besser als brauchen. Es war eine mondlose, verhangene Nacht, als er ein Beiboot nahm und sich vom Schiff stahl. Andreas hatte einen Plan, den ihm nur niemand glauben würde. Er musste einen Pinsel finden und diesen dann zur Hexe bringen. Sollte sie damit die Macht haben, Robin zurückzubringen, könnte sie es auch mit Björn Bolt getan haben und so gesehen gegebenenfalls auch mit Sam. Aber daran wollte Andreas noch nicht denken. Er richtete den Mast auf, setzte das Segel und fuhr hinaus in die Nacht, in die Dunkelheit. Soweit zum Prequel der Konserve 100, die schon vor Wochen online ging. Zeitlinien bedeuten nichts in diesem Podcast, wie du weißt. Weiter geht's, allerdings nicht mit der Geschichte, sondern ganz profan mit Lavalieren beim Schrittieren. Zunächst absolvierten wir unseren Sonntagsspaziergang, bevor wir... Nein, das verrate ich noch nicht. Der Spannungsbogen, du verstehst? Ich hab heute kein Handy mit. Wenn ich ein Foto machen will, sage ich, Schatz, gib mir doch mal dein Handy. Weißt du? Bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir heute hingehen. Ja, gehen wir mal darüber irgendwie. Heute ist der 4.9.2022 und meine Holde und ich haben gerade das Steinbruchgelände passiert. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Gipfel des Brungerst. Also nicht die übliche Runde, sondern mal wieder auf den Berg. Die Temperatur liegt bei, ich denke, dezenten 18 Grad. Aber dort, wo die Sonne sticht, sticht sie. Und es hat gestern geregnet. Wir haben also eine undezente Luftfeuchte. Die merke ich ganz ordentlich. Denn ich schwitze schon wieder wie ein Stier. Und nein, dieses Mal liegt es nicht am Alkohol, sondern vielleicht nur am Gewicht. Und an der Schwüle. Ja, die Wege sind tatsächlich feucht. Kennt man so seit längerem nicht mehr. Und wir haben vor, nach dem Spazierengehen noch ein wenig Fahrrad zu fahren. Denn, wie du weißt, habe ich ja ein neues Hinterrad. Und jetzt weniger Sorge, dass es platzt. Wir werden sehen. Hier könnte ich ja stehen bleiben. Hier ist diese kühle Stelle zwischen den beiden Halden. Die ist sehr angenehm. Die Holde geht in die Sonne. Fein. Gestern habe ich die Fahrradtaschen montiert. Das war relativ einfach. Und steht der kleinen Fahrt heute nichts mehr im Wege. Mal gucken, wie ich mich nachher fühle, wenn ich hier durch diese Wildnis und diesen Berg nicht zu sehr geschlaucht bin. Ich habe eine Kappe an und durch die Feuchte hier und die Kühle, die hier von den Halden kommt, beschlägt die Brille. Das ist der Hammer. Die Aussicht Richtung Breidenbach ist heute relativ schön, auch Richtung Ommerborn. Und wie man sieht, sind die Wiesen alle gemäht und liegen braun da und sind durchzogen nur von kleinen, ja, wie Hecken, die die Wiesenbegrenzungen bilden, so in grün. Das ist sehr idyllisch heute. Aber allzu viel kann ich jetzt bald nicht mehr sehen, weil meine Brille zunehmend beschlägt. Ich muss jetzt auch mal wieder in diese Sonne. Und dann ist die Brille nicht mehr beschlagen, aber dafür ich. Das ist so zum Heulen. So ein künstliches Koma wäre vielleicht mal nicht schlecht, so für 2-3 Wochen mit Raumfahrternährung und zack, abgenommen. Aber danach sind dann auch die Muskeln tot, ne? Ein Teufelskreis. Ich müsste mehr Sport machen, aber der innere Schweinehund, vielleicht kennst du es auch. Neulich hat es ja in Burg gebrannt. Also mehr hier in unsere Richtung. Wenn wir von Bolzenbach aus hochgehen, die Felder, bevor wir oben auf diesen Höhenweg kommen, weißt du? Da muss das gebrannt haben, jedenfalls laut dem Arbeitskollegen, der bei der Feuerwehr ist. Ich hatte den mal gefragt. Hätte man von uns zu Hause eigentlich sehen können müssen. Das ist dann das Risiko, ne? Ich meine, die Felder, das ist jetzt hier eine Sache, wenn das so trocken ist. Aber wenn das hier auf dem Berg, wo du null Wasser hast, also wenn das hier brennen würde, dann ist der Brungerst schwarz. Kannst dir wieder nicht vom Weg abgehen. Hast du überall Zecken. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, zufällig, weil die alte Dame von nebenan hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wir haben ja hier in Lindlar mehrere Stationen, wo es diese Hundekotbeutel gibt. Und die werden offensichtlich professionell geplündert, denn wir haben dieses Jahr schon mehr als doppelt so viel Hundekotbeutel verbraucht als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Und das sind also 30.000 Hundekotbeutel, die kurz nach dem Befüllen, und das machen irgendwelche Freiwilligen, die kurz nach dem Befüllen geleert worden sind. Ja, ist der Hammer. Wer bitte klaut Hundekotbeutel? Das muss man sich mal reintun. Also, ich verstehe es nicht. Vielleicht wird ja erwartet, also von jedem Hundebesitzer wird ja erwartet, wenn er mit seinem Hundi hier spazieren geht, im Ort, dass er dann auch einen Beutel dabei hat. Und vielleicht kommen die Leute ja nicht unbedingt immer, Stichwort Schlappenjupp, direkt am Hundekotbeutelspender vorbei, dass man sich da gedacht hat, ach, dann decke ich mich mal so für die nächsten Jahre ein mit Hundekotbeuteln. Dann habe ich immer einen dabei, muss mir die nicht selber kaufen, reicht ja schon, dass ich Hundesteuer zahlen muss. Und wenn jetzt Gas und Strom teurer wird, dann ja nicht nur noch Hundekotbeutel kaufen. Das könnte man sich ja dann sparen und zack, macht man halt den Spender leer. Was soll ich dazu sagen? Moin. Hallo. Stellt sich die Frage, wo kam der auf einmal her mit seinem Hund? Ich hatte mich vorher noch umgeguckt und rede hier ganz laut so vor mich hin. Die Holde ist mal gerade irgendwo im Wald. Muss mich schon für bescheuert halten. Ist der Ruf erst ruiniert, labert sich ganz ungeniert. Ist bestimmt hier den kleinen Stichweg runtergekommen. Naja, wo war ich? Vielleicht benutzen die Leute ja auch diese Hundekotbeutel nicht nur für Hundekot. Vielleicht überlegen sich ja findige Leute, ich könnte ja auch Wasser sparen in der Spülung meiner Toilette. Und alles, was ich an Wasser spare, kann ich dann in Energie umsetzen, also Strom oder Gas oder was auch immer. Und dann nehme ich eben Hundekotbeutel und werfe auch meine Fäkalien irgendwo in einen öffentlichen Mülleimer. Man weiß es nicht. Das war der Knaller. Ich laber hier über Hundekotbeutel, ne? So bla bla bla bla. Und da kommt hier, steht plötzlich einer mit dem Hund hinter mir. Und ich hatte mich vorher noch umgeguckt. Ist er den kleinen Stichweg runtergekommen oder was? Ja, habe ich mir fast gedacht, weil von hinter mir. Noch gerade gedacht, guck noch mal bevor. Gut, so ist das, musste ja so sein. Ja, der hält mich jetzt bestimmt für total beschränkt, aber egal, ja, ich rede mit niemandem. Du bist weg, ich rede hier ins Nichts. Ich rede nur mit meinem Hörer, meiner Hörerin. So, wen es interessiert, ich befinde mich gerade, wir befinden uns gerade bei unserem Standort im Notfall 05-8654-1GM. Es ist eine Wetterschutzhütte mit einem Tisch und rundherum Bänken, wo man auch ein wenig Pause machen kann und wo ein Mülleimer noch relativ leer an der Wand hängt. Der scheint also regelmäßig geleert zu werden, ist ja schon mal was. Und es sind keine sichtbaren Hundekotbeutel drin. Aber hier ist eine ganze Menge Hundekot auf dem Weg. Mittig, seitlich, überall. Wen wundert's? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Strecke hier für die Leute in der Umgebung sehr angenehm ist, weil hier wird sich wohl niemand beschweren, wenn der Hund mitten auf dem Weg macht. Man ist ja relativ alleine hier, um diese Zeit zumindest. Allein deswegen möchte ich ja das Schutzblech an einem Fahrrad nicht missen. Wenn ich manchmal die Leute sehe, die sich ja hier so mit ihren Mountainbikes darstellen, wo jedes Gramm eingespart wird an dem Rad, die dann hinten bis zum Haaransatz braun sind, von dem, was der Hinterreifen hochspritzt. Naja, das ist dann nicht immer nur Feuchte und Dreck. Ach, siehst du, schnüffelt er da oder kackt er da? Ich glaube, der kackt da, der Hund. Und zack, geht's weiter ohne Hundekotbeutel. Der Typ von eben. Ich weiß ja nicht, ob man sich damit rausreden kann als Hundebesitzer. Ja, ich hatte keinen Hundekotbeutel, weil die sind ja alle geklaut. Muss man sich halt welche kaufen und die mitnehmen. Katzenkotbeutel gibt's nicht. Ja, es wäre schön, aber kommt drauf an. Also, wenn du so einen Berner Sennen Hundekotbeutel hast, 3XL, da tust du recht die ganze Katze rein, bevor sie defekiert vielleicht. Dann singt man frei zur Melodie der Dosenfischer. Ich weiß, du hast mich jetzt. Also nicht du, sondern der, die Hörer in. Ich muss erstmal Luft kriegen zum Singen. Ich habe deine Katze gebadet, im Sack, im See, tat gar nicht weh, weißt du? Wobei man dann vielleicht, ist ja ein Hundekotbeutel, ein, zwei Löcher reinmachen muss, sonst dümpelt die dann oben. Und der muss sehr reißfest sein. Also müsste, ist ja nicht so, als wenn wir Katzen in Beuteln in Seen schmeißen. Zumal wir ja auch Dürre haben und es gar keine Seen mehr gibt. Gab ja mal eine Zeit, da hat eine Bekannte, die ein Boot, normalerweise ein Boot, im Edersee liegen hat, Bilder gepostet, schöne Grüße an dieser Stelle, vom Boot und dem Edersee und dem Hund, ohne Hundekotbeutel. Aber dies Jahr gibt es davon kaum welche oder gar keine. Entweder sie twittert das einfach nicht mehr oder der Edersee ist nicht mehr da. Oder das Boot liegt so schief, wenn es überhaupt drin ist. Ich weiß nicht, ob das so ein Kiel hat. Ist ja ein Segelboot. Wird wohl irgendwie so eine... Ja, es gibt ja Boote, die haben das Ding fix. Und dann gibt es ja Boote, da kannst du das Ding so nach unten durchschieben. Ich kenne mich damit ja nicht aus. Ich bin ja mehr die Motorboot-Fraktion. Und bin ja schon in jüngster Jugend mit Elektrobooten gefahren. Auf dem Waginger See. All dieweil es da nur ein Boot gibt, was da auf dem See unter Motor fahren darf, und das ist das Boot vom DLRG. Ja, die Holde zeigte mir ein Bild vom Edersee. Hast du es noch auf? Schade. Was stand da, irgendwas mit Schlamm- und Steinwüste überwinden, um da hinzukommen? Aha. Ja, zum Baden, da braucht man ja keine besondere Tiefe. Also, da kann es ja... Wieso im letzten Schlickloch? Ich meine, wenn du im Wattenmeer bist, dann badest du, machst du auch manchmal Schlickrutschen oder so. Nee, baden kannst du ja auch in einer äußerst seichten Stelle. Und es würde ja auch zur Seichtheit dieses Podcasts passen. Ja, teilweise ist es echt bitter. Ja, dann könnte man die vielleicht mal sanieren, ohne groß drumrum was hinzubauen und abzupumpen. Ach so, ehemalige Brückenköpfe. Die von damals, vom nach dem Krieg. Ja. Ja. Macht nichts, mache ich auch. Ist die Hörerschaft gewohnt. Ich kann das ja immer nur anteasern. Erstens habe ich ohnehin keine Ahnung. Ich recherchiere das ja nicht. Und ich kann ja nur von dem reden, was ich irgendwo lese oder höre oder eventuell sehe. Aber wann hat man schon mal die Möglichkeit, mit Fachleuten zu reden? Das überlasse ich dann denen, die ernsthafte Podcasts machen. Ich mache lieber Spaßfraktion hier. Das. Apropos anteasern. Ziemlich lange war ja auf Prime die Serie Die Ringe der Macht angeteasert, also die Zeit vor Herr der Ringe als Serie. Und am Freitag kam das dann ja das erste Mal zur Ausstrahlung dort, also man kann es jetzt streamen. Und da habe ich mir gestern die beiden Folgen mal reingetan. Du warst ja nicht da, hatte ich ja viel Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon schick, also mir gefällt das. Ist nicht ganz so langatmig wie die originale Herr der Ringe, spielt wie gesagt davor, wie es also zu diesen ganzen Ereignissen kam, und kann man sich ganz gut angucken. Ich kann das jetzt einfach mal so sagen, weil ich werde ja nicht von denen bezahlt, ist ja keine Werbung und ist auch nur meine persönliche Meinung, aber schick. Also hat mich erstmal abgeholt. Ich meine, könnte jetzt natürlich sein, dass das wieder langweiliger wird, aber da ist diese Galadriel noch jung und der Zwergenkönig lebt auch noch, beziehungsweise der Dritte und dessen Sohn. Und der Elrond ist noch jung. Und es wird ein bisschen erzählt, wie die Elben dazu gekommen sind, überhaupt nach Mittelerde zu fahren. Und da ein bisschen Randale zu machen und da die Aufpasser zu mimen, was den Menschen überhaupt nicht gefallen hat. Ja, ich spoiler jetzt, Leute. Dann hättet ihr vorspülen müssen. Aber ich werde es jetzt meiner Holden erzählen. So einfach ist das. Auch wieder recht kryptisch und seicht. Ja, und dann ist sie eben nicht, wie es der Oberbefehlshaber, ich weiß gar nicht, ob der ein König war, kann sogar sein, ja, der hohe König oder so. So genau habe ich auch nicht aufgepasst. Ist halt eine Serie, kann man bingen und im Zweifelsfalle nochmal gucken. Ich fange mal anders an. Also die Galadriel, die hat da so eine Schar Kämpfer. Und die verfolgen Sauron, der ja der Hauptbösewicht war und ist und mit seinen Orks eine Menge Morks gemacht hat. Aber sie finden ihn nicht. Und irgendwann kommen sie immer weiter nach Norden und es wird kälter und es wird mieser. Und sie glaubt ja noch, eine Spur gefunden zu haben, aber eigentlich hat sie sich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und gegen irgendwelche Befehle verstoßen, die da von ihrem hohen König gekommen sind. Und als sie dann irgendeinem Ungeheuer, was weiß ich, was das für ein Vieh war, in so einer Höhle begegnet sind, hat dann die Schar rebelliert und hat gesagt, so, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir gehen jetzt nach Hause. Hätten wir schon lange machen sollen. Und dann sind sie dann zurück. Da, wo der Herr Elrond auch wohnte, der noch lustige Schriften geschrieben hat. Ja, die Welt war noch in Ordnung. Und nebenher zeigen sie dann, wie das mit den Menschen ist und wie das mit den Haarfüßern ist. Ich denke mal, das sind die Hobbits, die aber da noch nicht in diesen Höhlen im Auenland wohnten, sondern hier irgendwie in der Wildnis sich aber gut tarnen konnten. Und die Galadriel, die möchte dann, dass der Elrond beim Hohen König für sie ein gutes Wort einlegt, damit sie wieder eine Schar kriegt, wobei er der Ansicht ist, nee, das wird keinen geben und sie hätte sich eh schon zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und dann gibt es so eine nette Zeremonie und da wird sie und ihre Meuterer-Mannen geehrt und der Hohe König sagt, wisst ihr was, du kannst jetzt zurück in unser Heimatland über das trennende Meer, da wo wir hergekommen sind, in dieses Elbenreich und alles ist schick. Fand sie nicht gut, aber sie fügte sich in ihr Schicksal. Dann sind sie auf so ein Schiff und gurkten dann über das trennende Meer und kamen irgendwann kurz vor dem Elbenreich an. Und dann teilt sich alles und da ist sehr viel Licht und da ist Mucke und da kommen irgendwelche Vögelchen und alles ist schön. Und sie nehmen sich auf dem Schiff alle an den Händen, bis auf Galadriel, die macht es nicht. Und die springt dann einfach über Bord und versucht zurückzuschwimmen nach Mittelerde. Währenddessen fällt ein Meteor, irgendwas Leuchtendes auf die Erde, schlägt dort ein und die Hauptprotagonistin von den Haarfüßlern geht dahin, was sie eigentlich nicht darf, nimmt ihre Schwester, beste Freundin, keine Ahnung mit und dann liegt da so ein Typ, relativ groß, in so einem Meer aus Feuer und die Schwester, Freundin, möchte, dass die Hauptprotagonistin der Haarfüßer, der Fußhaarer, keine Ahnung, da nicht an den Rand gehen soll, aber dabei fällt sie in dieses Feuer und stellt fest, es ist total kalt. Ja, und nu? Dann versuchen sie dem Typen zu helfen irgendwie. Der scheint ein bisschen bewusstlos zu sein, damit der Wolf ihn nicht holt. Verstecken sie ihn dann irgendwie unter einer Plane am Baum. Mit Tarnung kennen sie sich ja aus, aber was das für einer ist, dieser Fremde, weiß man noch nicht. Ich vermute jetzt mal, dass das einer von diesen Zauberern wird. Aber sicher bin ich mir nicht. Mal abwarten. Also ganz nett, relativ spannend, weil das halt immer wieder hin und her switcht. Werden einige Leute vorgestellt, die ja dann später irgendwann auch nochmal vorkommen. Abwarten. Kann man aber ganz gut gucken. Ja, aber da weiden Kühe auf dem Nichts. Ja. Ja, alles abgeerntet. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt. Ich meine, wir haben ja noch ziemlich viel Mais auf den Feldern stehen. Und wenn der nicht richtig super wird, also richtig verkaufsfähig. Mhm. Wenn sie den wahrscheinlich schreddern und machen so Futtermais draus, kann man ja auch. Ja, aber wenn du auch billig wird's nicht. Wenn du deine Tiere auch, also wie für deine Tiere Gras machst und da nichts kommt, dann ist teuer, das andere zu kaufen. Das Problem ist, wenn du Gras, also Heu oder Silo zukaufen kannst, ist das die eine Sache. Aber wenn es nirgendwo welches gibt, ne? Weil wer macht ja Heu, wenn er es nicht braucht, ne? Für seine Tiere? Ist ja mit Sicherheit nicht so lukrativ wie jetzt Weizen oder Mais. Kann ich aber nicht sagen, weil ich bin ja kein Landwirt. Da stehst du dann da. Kommt der nochmal? Nee. Sieht aus, als würde der Ginster jetzt nochmal blühen wollen, aber es ist nicht so. Ja, Regen. Dringend gebraucht. Nö, dann schwimmt alles weg. Ja, dieser typische bergische Niesel, weißt du? Dieser widerliche Niesel, der regnet dich voll, du merkst nichts und plötzlich so mit einem Wusch, hast du den Schmetterling gesehen? Das ist ein Mikroschmetterling, das ist fast wie so ein Faunauge, aber nur so ein Durchmesserchen. Ja, dass das langsam eingeht. Genau. Der feste Boden, der braucht, um sich aufnehmen zu können. Ja, der braucht Stunden und Tage, bis der erstmal so weit ist, dass er wieder saugen kann. Ich gehe davon aus, dass du die ersten 30, vielleicht sogar 40 cm hoch verdichtet hast im Moment. Naja, werden sehen. War das heute, wo du das Rad von K1 zerlegt haben willst im Auto? Morgen. Dienstag fahren. Okay. Keine Bremse. Nee, Fliege. Aber will ich trotzdem nicht am Ohr haben. Aber hier fliegt doch noch irgendwas um mich rum, die höre ich nicht. Sitzt auf deinem... Wo? Nee, da sitzt die auf deinem Derry. Offenbar rieche ich heute wieder nett. Wobei, mit Bremsen müssten wir auch so ziemlich durch sein, ne? Vielleicht nur ein, zwei Wochen. Aber dann ist ja hinten, das sind Kraftwerkswolken, ne? Könnte, ja, oder es ist da hinten aus dem... Müsste, ja, wieder Gladbach oder richtig weit Chempark, hm? Na, steigt ziemlich hoch. Irgendwas mit Prozesswasser verheizen. Genau, aber die dürfen ja Grundwasser abpumpen. Meinst du? Ist halt so. Moin. Morgen. Der hat einen Platten. Da, der große Stapler. Ja, ziemlich zugesetzt das Profil, ne? Nö, das ist zugesetzt. Wenn du hier durch den Schlamm fährst. Ja, siehst du, unsere Kuhwiese ist ein wenig grüner als die anderen, weil es Nordseite ist. Ist nicht ganz so ausgetrocknet wie die ganzen Wiesen auf den Südseiten der Hänge. Nach dem Schrittieren machten wir ein kleines Päuschen, bevor wir einen Ausritt mit dem Pedelec starteten. Zur Überbrückung erzähle ich den Anfang meiner neuen Sequel, sprich von Ereignissen nach Konserve 50 oder 100, ganz wie man's nimmt. Kapitel 1. Jack erwacht in absoluter Dunkelheit. Ihm ist kalt. Es ist diese feuchte, klamme Kälte, die unbarmherzig durch die Kleidung dringt und, wenn sie erst einmal da ist, sogar von der Wärme eines Feuers isoliert. Nasse Kleidung klebt an seinem Körper, seine Ohren klingen und er hat Durst, was durch den eklig salzigen Geschmack in seinem Mund noch verstärkt wird. Jack tastet sein Umfeld ab. Bewegungen, die seinen Körper mit dumpfem Schmerz quittiert. Offenbar liegt er auf nassem Holz. Seitlich neben ihm befindet sich eine ebenso feuchte, rissige Wand, die in einem leichten Bogen nach oben führt, und als er eine Spante ertasten kann, wird ihm klar, dass er sich auf einem Schiff befindet. Er ist erschöpft. Das Letzte, an das er sich erinnert, ist sein manövrierunfähiger Kutter im Sturm und sein Versuch, das Kabel aus dem Propeller zu entfernen. Das verdammte Kabel. Ultradünnes Dyneema-Aramidgewebe und irgendein Trottel hat es weder zugentlastet noch an der Trommel befestigt. Das Kabel war weg, die Reise zu Ende. Dann kam der Sturm und, wie es der Teufel wollte, hat er sie zurückgetrieben oder das Kabel zum Propeller geführt. Der Propeller blockierte und der Kutter drohte manövrierunfähig zu kentern, als er ins Wasser sprang, um den Propeller freizuschneiden. Eine Wahnsinnsidee. Selbstverständlich hat es nicht funktioniert und er wurde unter Wasser gezogen. Einem ersten Moment panisches Erlebnis, aber schon wenige Meter unter der aufgewühlten Oberfläche empfand er es als erstaunlich friedlich. Naja, nachdem er endlich seinen Widerstand aufgegeben, den Mund geöffnet und die See eingeatmet hatte. Er zuckte ein paar Mal, über Wasser wäre es wohl Husten gewesen, und dann sah er dieses Licht. Dieses Licht, das es nur am Meer gibt. Und genau da endet seine Erinnerung. Obwohl seine Augen mittlerweile minutenlang geöffnet sind, erkennt er nichts in der Dunkelheit. Er ist in einem Schiff, okay. Es ist ein Holzschiff und, soweit er es ertasten kann, scheint es alt zu sein. Doch wie kam er hierhin und warum liegt er quasi in der Bilge? Menschen, die man aus Seenot rettet, legt man, soweit es ihm bekannt ist, in eine Koje. Langsam lässt das Klingen in seinen Ohren nach, dafür nimmt er nun das Knarren des Rumpfes wahr. Irgendetwas irritiert ihn und er benötigt einen Moment, bis ihm klar wird, was es ist. Man könnte Wellenschlag erwarten, das Gurgeln des Wassers in der Bilge, aber da ist nichts außer dem Knarren des Holzes im sich sanft wiegenden Schiff. Jack rollt sich auf den Bauch und geht auf die Knie. Dann krabbelt er vorsichtig voran. Wer weiß schon, was hier unten alles im Weg steht. Aber irgendwo muss ein Aufgang sein. Er muss sie nur finden. Immer an der Wand lang, um Fässer und Kisten herum, den typischen Geruch in der Nase der alten Holzschiffen eigen ist. Irgendwann, er hatte jegliches Zeitgefühl verloren, ertastet seine Hand den Niedergang. Endlich, denkt er und richtet sich langsam auf. Er tat gut daran, denn sein Kreislauf sackt ab und in seinem Kopf beginnt es zu pochen. Derart abgelenkt hätte er fast nicht die niedrige Deckshöhe bemerkt und kann gerade noch so den Stoß an einen Balken mildern. Gebückt und eine Hand über den Kopf haltend, setzt er einen Fuß über den anderen und schleicht die steile, knarrende Treppe des Niedergangs hinauf. Es muss Nacht sein, denn nirgendwo dringt auch nur der kleinste Lichtstrahl durch eine Ritze. Als seine Hand an die Luke stößt, hält er inne und versucht, einen Griff oder Riegel zu ertasten. Vergeblich. Soweit zu den angekündigten Geschehnissen nach Konserve 50. Zu den Ereignissen nach Konserve 100 komme ich in Kapitel 2, aber zunächst ist die Pause vorbei und wir schwangen uns auf die Räder. Einerseits wollte ich wissen, ob das Knarzen meines Hinterrades dauerhaft weg ist und die Fahrradtasche geräuschlos hängt. Andererseits wollte ich schon länger den Cache in Oberbreidenbach finden, jenem Ort, den wir von unserer Seite des Tales sehen. Aber riechst du, das ist der typische Geruch nach Friedhof, ne? Jetzt in Linde auf dem Friedhof. Ja, also ich muss sagen, das Geräusch ist weg. Wir fahren gerade aus Linde raus Richtung Frankenberg. Das ist eine 30er-Zone. Das verletze ich jetzt mit dem Fahrrad nicht. Alles ist gut. Noch geht's mir auch entsprechend. Wir wollen irgendwie mal probieren, ob wir zur Kapelle Breidenbach kommen. Da liegt ein Cache. Und dann hätten wir heute mal mit einem Fahrrad einen Cache gesucht, was ja auch mal was Neues ist. Ja, und eine etwas weitere Strecke gefahren. Ja, die Radler unter der Zuhörerschaft werden jetzt sagen, weite Strecke, haha. Nee, aber für uns untrainiert schon. Mal gucken, was dabei rauskommt. Hoffen wir mal, dass jetzt keiner auf den Trichter kommt, hier eine Türe aufzureißen. Stichwort Dooring, das bräuchte ich jetzt nicht. So, noch 1 Kilometer bis Spich. Wir haben gerade Frankenberg verlassen. Na, gucken wir mal, wo wir landen. Oh, hier ist eine schöne Liege neben einem Wegkreuz. Sehr gefällig. Da könnte man natürlich ideal mal Pause machen, aber wir wollen das ja an der Kapelle machen und ich kann sie schon sehen. Ist nicht mehr sehr weit. Das ist schön. Dann sind wir gleich da. Jetzt müssen wir noch einmal durch ein tiefes Tal, dann einen Berg rauf und dann sollte sich das erledigt haben. Ich denke, mit dem Sattel hier komme ich ganz gut klar. Ja, hier runter ist echt schön, aber da hinten hoch ist nicht witzig. Ist echt eine fiese Steigung. Ich kenne die noch vom Auto. So, Zielgerade. Gleich noch eine kleine Kurve und dann haben wir es geschafft. Ich muss mich nur noch dran gewöhnen. Beim Absteigen nicht vor das Rad, vor die Tasche zu treten. Vielleicht wäre die auf der Fahrerseite Vielleicht sollte ich die Tasche echt auf die andere Seite hängen. Ich trete mir mal davor beim Absteigen. So, die Kapelle Breidenbach. Hey, und hier sollte auch irgendwo der Cache zu finden sein. An der rückwärtigen Seite. Ja. Könnte. Ich habe ja was gelesen. Der Stein, der liegt hier passend. Und tatsächlich haben wir einen Geocache gefunden und ich habe keinen Kuli mit. Aber meine Holde, hey, ich hatte ja noch dran gedacht. Aber wie ich nun mal so bin. Hier ist eine schöne Lokbank. Die sieht relativ neu aus. Da kann man sich jetzt mal hinsetzen. Ich hole das Rad mal ein Stück hier runter. Dann habe ich alles dabei. Mit Getränke und... Häuschen. Ah. Schön ist es. Wir waren cachen. Ja, wir sind cachen, okay. Ah. Geocaching Logbuch G1099005. 10.07. waren die letzten hier. Na gut, heute ist der 4.09.22. Kriegt die Holde erstmal ihren Stift zurück. Und ich kram jetzt mein Handy raus. Fund. Aber das war ja mit einer der Gründe, ein Fahrrad zu kaufen. Auch mal cachen gehen zu können mit dem Rad. Hat doch was. Finde ich gut. So. Viel Natur, viel tote Wiesen. Ist das ein Milan? Das Batteriefach der Fahrradtasche eignet sich hervorragend für den Flaschentransport. Sehr schön. Ein Wegkreuz. Christus wurde geboren, bis zum Tode am Kreuze. Errichtet zu Ehren. Oh Mann, das kann man sehr schlecht lesen. Müsste ich mal bearbeiten. Guten Tag. Kapelle Oberbreidenbach. Kapelle zur Heiligen Familie wird auch Johanneskapelle genannt. Sie ist nach einer Ruhr- und Pestepidemie im Jahre 1670 als Votivkapelle errichtet, 1961 restauriert und 1972 umgestaltet worden. Die Frage ist, ob man da hineingehen kann, aber das sieht verschlossen aus. Ach, schade. Wolltest du mit drauf? Ich mache jetzt mal ein Video. Oder du müsstest hinter den Baum gehen. Ich drehe nur einmal rund. Ah, gut. Ja. Hübsch. Ja. Hübsch haben sie es hier. Mal von der anderen Seite, ne? Sonst gucken wir ja. Sonst gucken wir immer oben vom Berg hier rüber. Genau. Und jetzt gucken wir mal von dieser Seite nach da. Das käme recht an. Ja. Ich meine ja, das müsste da oben der Hahnenzell sein. Ja, das können wir auch machen, Richtung Schnitzel. Aber das ist ein Milan, meine ich. Oder ist das, wenn er ein bisschen höher käme, so jetzt. Ah, jetzt kommt er wieder runter. Jetzt. Ist ein Milan. Siehst du hinten der. Ein Bus hat, der hätte hinten eine Abrundung und der hat den hinten eingekeilt. Das ist ein Milan. Schön. Ja. Mit Wölkchen und so. Wollt's fahren? Ach, ist er ausgegangen? Das ist ja nett. Einmal Pöppes sortieren, ne? Und Scheiße auf der Straße. Richtig viel Scheiße auf der Straße. Soll ich sagen? Pferde? Welche Steigung man damit fahren kann, ne? Ja, faszinierend finde ich aber, wo wir hier Breidenbach runtergefahren sind. Da ist ja in Oberbreidenbach. Und dann kommst du ja Mittelbreidenbach, da ist hier der Bauernhof, wo ich damals war. Das ist doch in der Spielgruppe, weil da bin ich ja mit dem Koffer auf dem Gepäckträger hochgefahren. Das habe ich mal gekonnt. Ja. Und so ein Abholer mit dem Auto. Das ist doch viel faszinierender, dass ich das auch mal geschafft habe. Ja, mich flog hier auch eine rum, hier vorne sitzt auch eine. Ich mache mich jetzt hier vom Acker, bevor ich jetzt gleich hier noch Opfer werde. Sagt zum Abschied leises Servus, nicht Adieu und nicht Goodbye, weil's für heute leider sein muss, folgt jetzt noch Kapitel 2. Der dicke alte Mann hat mit seinem Papagei die Insel Puerto Partida verlassen. Sein Papagei ist möglicherweise zu viel gesagt, denn eigentlich hat sich der Vogel selbst dazu entschlossen, den Piraten zu begleiten. Daraus ein Besitzverhältnis abzuleiten, erscheint daher gewagt. Wind bauscht das Segel der kleinen Schaluppe, während die Sonne am Horizont versinkt. Har, har, Gefahr! Murmelt der alte Pirat, seine Augen fest auf seinen Kompass gerichtet, dessen Nadel sich mit rasanter Geschwindigkeit im Kreis dreht, als er das Fall des Segels fahren lässt. »Arg, arg, Gefahr!« plappert der Papagei, als der letzte Rest der Sonne in einem grünen Blitz verschwindet und mit ihr die Insel. Oder das Boot, je nachdem aus welcher Perspektive man die Szenerie betrachtet. Einige Dekaden später wird ein Regisseur den grünen Blitz aufgreifen und in seinem Piratenfilm just in diesem Moment ein Segelschiff kentern lassen. Die Mannschaft dreht es mit dem Kiel nach oben, dass die Masten in die See ragen. Dann dreht sich die Kamera recht spektakulär, bevor das Wasser von oben nach unten läuft und zack schwimmt das Schiff auf der anderen Seite der Wasserlinie und im Totenreich, wo gerade die Sonne aufgeht. Das ist selbstverständlich blanker Unsinn, denn tatsächlich dreht sich dann nix. Außer die Nadel eines jeden Kompasses, sofern man sich exakt an ganz bestimmten Punkten im Meer befindet, derer es einige gibt. Einer davon befindet sich übrigens im Adumrep-Dreieck. Schippert man also beispielsweise mit seinem Boot über diesen Punkt hinweg, dreht sich die Kompassnadel wie wild, um ein Stückchen weiter immer langsamer zu werden und dann die Nord- oder Südrichtung anzuzeigen. Befindet man sich allerdings exakt in dem Moment just an einem solchen Punkt, in dem die Sonne mit einem grünen Lichtblitz am Horizont versinkt, tja, dann taucht man recht unerwartet ganz woanders wieder auf. Außer man weiß, dass genau das passiert, denn dann weiß man in der Regel auch, wohin die Reise geht. Es gibt nur ein klitzekleines Problem, aber dazu komme ich später. Dem alten dicken Pirat, der übrigens Andreas Unerwartet heißt, war wohl bewusst, was eben passierte, da er die Insel Tage zuvor auf dieselbe Weise erreichte. Deshalb rechnete er damit, recht unerwartet einige Meilen vor Tesoro und außer Sichtweite von Sams Schiff aufzutauchen. Die Schaluppe materialisiert sich auf spiegelglatter See. Sterne leuchten hell am Firmament und ihre Konstellation ist dem alten Piraten gut vertraut. Ein Blick auf die wild drehende Nadel seines Kompasses bestärkt ihn und er sagt, »Wir sind fast zu Hause, kleiner Freund.« »Arg, zu Hause, Keks«, antwortet der Papagei auf seiner Schulter. »Gemach, wir müssen nur zurück zum Schiff und hoffen, dass Sören an Bord ist. Dann solltest du deinen Keks bekommen.« Mit diesen Worten zieht er das Segel hoch, wartet einen Moment, bis sich das Boot ein wenig versetzt hat und setzt nach einem prüfenden Blick auf den Kompass Kurs auf Tesoro. Irgendwo dort sollte sich Sams Schiff befinden. Und mit diesem Bomben-Cliffhanger endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 106 vom 7.9.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.